Deutschland, das als so bedrohlich eingeschätzt wird wie die hohe Arbeitslosigkeit. 5,2 Millionen. Diese Zahl von voriger Woche hat wohl jeder im Kopf behalten. Auch wer noch Arbeit hat. Denn die aktuellen Arbeitsmarktdaten schüren überall die Angst vorm Jobverlust. Und das bedeutet für viele Arbeitnehmer Stress, Psychostress, so eine aktuelle Studie. Aus diesem Psychostress und Konkurrenzdruck unter Kollegen kann dann etwas entstehen, was Menschen richtig krank macht. Mobbing. Die Autostadt. Glitzerndes Aushängeschild von VW in Wolfsburg. Alles im Dienst am Kunden. 10 Millionen Besucher bis heute. 900 Beschäftigte. Ein schöner Ort, um zu arbeiten, dachte auch Detlef Lengsfeld, als er hier vor 5 Jahren anfing, als Systemadministrator. Nun ist der 46-Jährige draußen vor der Tür. Kündigung. Warum? Es gab Konflikte mit Vorgesetzten, die nicht konfliktfähig sind. Und aufgrund dieser nicht vorhandenen Fähigkeiten wurde ich abgestempelt. Man hat mir eine Abmahnung reingedrückt aufs Fieseste. Ich wurde sozial isoliert und einfach niedergemobbt. Ein schwerer Vorwurf gegen den Arbeitgeber Autostadt. Wird hinter der prächtigen Fassade gemobbt? Hatten sich Mitarbeiter und Chefs miteinander verbündet, um einen unbequemen Kollegen fertig zu machen? Wie es in der Arbeitswelt immer häufiger beklagt wird. Ich bin doch mehrfach eigentlich seelisch vergewaltigt worden. Über diese Vergewaltigung bin ich krank geworden. Über die Krankheitstage wurde ich jetzt krankheitsbedingt gekündigt. Ist nach meinem Dafürhalten aber nur eine vorgespiegelte Geschichte. Der wahre Hintergrund ist, dass ich mich bei Vorgesetzten mehrfach über dieses Mobbing beschwert habe. Detlef Lengsfeld bezeichnet sich in aller Öffentlichkeit als Mobbingopfer. Er hat es sogar auf seinen VW geschrieben. Außerdem ist er Mitglied eines Arbeitskreises von Betroffenen. Wie viele es sind, bleibt im Verborgenen. Im Internet hat er sein Mobbing-Tagebuch veröffentlicht. Darin ist alles aufgeführt, was ihm in der Autostadt widerfahren ist. Aber nichts ist wirklich belegbar, außer den Symptomen, die typische Folgen von Mobbing sind. Selbstzweifel, Demütigung, Angstzustände, Krankheit. Und was sagt nun der Chef im Servicehaus der Autostadt zu den Beschuldigungen? Es war schwierig, ihn zum Reden zu bringen. Der Fall Lengsfeld ist uns sehr bekannt. Wir werden zu persönlichen Daten und auch zu dem laufenden Verfahren in der Öffentlichkeit keine Stellung nehmen können. Allerdings steht fest, Mobbing in der Autostadt wird in keiner Weise geduldet. Die Unternehmenskultur in der Autostadt basiert auf Vertrauen, Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme miteinander. Eigens dafür haben wir eine Betriebsvereinbarung, und zwar sogar die erste, geschlossen, die das partnerschaftliche Verhalten innerhalb der Autostadt regelt. Sollten sich Mitarbeiter ungerecht behandelt fühlen, stehen ihnen ausgebildete Berater zur Verfügung, um das neutral aufzuklären. Und sollten sich Vorwürfe wirklich bestätigen, werden wir ganz entschlossen die entsprechenden Schritte einleiten, die auch bis zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen führen können. Ich fasse es zusammen. Mobbing in der Autostadt? Keinesfalls. Schöne Worte aus der schönen neuen Arbeitswelt. Nur stimmt das Bild? Der Konkurrenzkampf um Arbeitsplätze wird immer härter in Deutschland. Mobbing am Arbeitsplatz gehört inzwischen vielerorts dazu, verschleudert Energie und Arbeitskraft. Dabei ist Detlef Lengsfeld doch keineswegs ein Jammerlappen. Ich denke, da muss man sich einfach ein bisschen einlesen in die ganze Mobbing-Thematik. Man darf nicht gleich Mobbing schreien nach den ersten Schwierigkeiten. Wenn es halt so nachhaltig geschieht, wie es mir geschehen ist, muss man sich natürlich dagegen wehren, weil sonst wird man nicht wieder glücklich. Detlef Lengsfeld hat gegen seine Kündigung Klage eingelegt. Morgen ist Verhandlung vor dem Arbeitsgericht Braunschweig. Ja, wir können hier nicht entscheiden, ob Mobbing im Fall von Detlef Lengsfeld nachweisbar ist oder nicht. Dafür gibt es die Arbeitsgerichte. Aber wir können dem nachgehen, was Mobbing eigentlich bedeutet. Mit Dagmar Meyer-Arnuth. Sie ist Diplompsychologin, außerdem Unternehmensberaterin. Sie berät Unternehmen zum Thema Mobbing. Woran mache ich Mobbing denn eigentlich fest, Frau Meyer-Arnuth? Das ist in der Tat ein Begriff, den man sehr gut definieren muss. Man kann nicht gleich jeden Konfliktfall als Mobbingfall titulieren. Und wenn man mal genau guckt, was Mobbing eigentlich heißt, dann muss es zunächst einmal eine wirklich zielgerichtete Attacke unangemessener Art gegen eine Person oder gegen eine Gruppe von Menschen sein. Und wenn wir gucken, was heißt unangemessenes Verhalten, dann bedeutet es wirklich ein Verhalten, was eine Bedrohung oder eine Gefährdung der Gesundheit oder Sicherheitsrisiken zum Beispiel darstellt. Wie merke ich das im Alltag? Also zum Beispiel, wenn Sie in Ihren Möglichkeiten, sich mitzuteilen, eingeschränkt werden. Das heißt, Sie dürfen nicht mehr kritisieren oder Sie werden permanent kritisiert. Oder Sie werden in Ihren sozialen Beziehungen sehr stark angegriffen. Das heißt Klatsch und Intrige. Und das muss absichtsvoll, intendiert und über einen längeren Zeitraum passieren. Oder aber man geht an die Qualität Ihrer Arbeit und greift diese an. Das heißt, Sie bekommen ständig neue Aufgaben oder ständig andere Aufgaben oder Aufgaben, die Sie über- oder unterfordern. Wie kann ich denn so eine Absicht nachweisen? Das Beste ist, dass Sie wirklich von vornherein, wenn Sie den begründeten Verdacht haben, gemobbt zu werden, es wirklich dokumentieren. Und das, was wir in dem Anspieler gesehen haben, ist schon richtig, das muss man aufschreiben. Ein Teil des Mobbings ist die Strategie derjenigen, die mobben, nämlich das alles, was sie dann erzählen werden, dass sie gemobbt werden, darzustellen als ihre Erfindung, ihre Fantasie oder es sogar im Bereich der Leugnung zu verweisen und zu sagen, das ist gelogen, das stimmt alles überhaupt nicht. Was für Motive haben denn die Mobber? Was treibt diese Leute? Wenn man mit den gängigen Untersuchungen geht, muss man sagen, dass etwa ein gutes Drittel der Mobber tatsächlich Kollegen sind. Gerade in dem Mobbing-Report der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin wird sehr genau nachgewiesen, dass die meisten, die mobben, wirklich Kollegen sind. Und da können wir einmal unterscheiden, der größere Anteil, der mobbt, um Mobbing als Karrierestrategie zu nutzen, also um den Kollegen zu überholen, zu überrunden, und der andere Teil, der etwas kleinere Teil der Kollegen, aus Neid auf die Qualifikation, auf das Arbeitsfeld des anderen. Nur ein sehr geringer Anteil tatsächlich, nämlich nur um die 3% der Mobber, sind tatsächlich Vorgesetzte. Also man muss sich sehr hüten davor, zu sagen, Vorgesetzte nutzen Mobbing als eine Strategie. Halten Sie es denn für möglich, dass die jetzige Arbeitsmarktsituation in Deutschland Mobbing fördert? Ja, das kann man schon so sagen. Mobbing ist zwar in den vergangenen Jahren nur leicht gestiegen, aber man muss schon sagen, dass natürlich vor dem Hintergrund, dass Arbeitsplätze knapp werden und Menschen auch Angst haben müssen um ihren Arbeitsplatz, gerade Mobbing auch als Strategie unter Kollegen leider zunimmt. Und wenn man sieht, dass die meisten Menschen, die gemobbt werden, zu der Risikogruppe gehören, der unter 20-Jährigen, dann ist es tatsächlich so, dass junge Menschen gemobbt werden, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen und die auch dann von Kollegen überrundet werden wollen und müssen, und die greifen dann oft zu so unschönen Strategien. Das heißt, die Betriebe müssen ganz wachsam sein. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, das wird wieder ein Pflichttermin für den Kanzler, diesen Mittwoch. Die Eröffnung der Computermesse CeBIT in Hannover.